So, Sie haben also keinen Rhythmus. Doch hören Sie doch, was Sie gerade tun. Das Gestempel im Buch klingt doch wirklich sehr gut. Ja, ich weiß, Sie haben Rhythmus im Blut. Ich hab keinen Dunst, wovon du da sprichst. Ich hab so wenig Rhythmus wie der Stuhl. Was damals geschah, war schon schlimm. Oh ja, doch letzten Endes hat es sich gelohnt. Schau, ich hab einen Job, der ist super. Ich kann alles lesen, was ich will. All die netten Damen zwischen Büchern in Regalen. Und die meiste Zeit ist es schön still. Nein, ich hab keinen Rhythmus. Ich hab keinen Rhythmus. Ich hab keinen Rhythmus. Nein, keinen Rhythmus. Das ist ein Witz, das ist doch ein Witz. Was Sie sagen, kann ich gar nicht verstehen. Denn Ihr Beat geht ab, Sie sind voll im Takt. Mister, Sie haben Rhythmus hoch 10. Ich glaub, du hörst mir nicht gut zu, Freund. Ich will mich nicht nochmal wiederholen. Die Trommelei ist für mich aus und vorbei. Ich sage dir, das ist eben so. All den Rummel bei Konzerten hatte ich schon damals satt. Unsere Band war bekannt überall hier im Land. Doch was hat es mir letztlich gebracht? Denn ich hab keinen Rhythmus. Ich hab keinen Rhythmus. Ich hab keinen Rhythmus. Nein, keinen Rhythmus. Ich hab keinen Rhythmus. Ich bin's gar nicht so schlecht. Ich hab keinen Rhythmus. Ich glaub, die geben mir recht. Ich hab keinen Rhythmus. Ich hör lauter Sachen, coole Bassierrhythmen. Ich hab keinen Rhythmus. Doch ihr Groove ist cool. Ich hab keinen Rhythmus. Sehen Sie, jeder stammt mit dem Fuß. Ich hab keinen Rhythmus. Die Zeit ist reif, mal wieder tierisch abzurocken. Tierisch abzurocken. Es wird Lust, mal tierisch abzurocken. Doch ich hab keinen Rhythmus. Würden Sie jetzt bitte endlich mitspielen?